an Betroffenen und Überlebenden rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, ihren Angehörigen und solidarischen Initiativen hören. Die Vernetzung und der Austausch mit euch ist uns sehr wichtig. Es bedeutet uns sehr viel, dass ihr heute mit uns hier seid. Wir wollen euch einen kurzen Überblick über das Gedenken heute geben. Wir beginnen mit dem Redebeitrag 12 Jahre ohne Burak von der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas. Nach dem Redebeitrag wollen wir gemeinsam eine Schweigeminute machen. Danach habt ihr die Möglichkeit, Blumen abzulegen. Anschließend folgen zwei Blöcke mit Grußbotschaften und Redebeiträgen. Im ersten Block geht es um weitere Fälle rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Berlin und bundesweit. Im zweiten Block geht es um den Neukölln-Komplex. Der Neukölln-Komplex ist eine Serie von rechtsextremen Straftaten in Neukölln, die bis heute nicht aufgeklärt wurden. Dank des langjährigen Kampfes von Betroffenen und Initiativen beschäftigen sich Berliner Abgeordnete seit 2 Jahren in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss damit, wieso diese Straftaten nicht aufgeklärt wurden. Ab nächstem Freitag, den 12.04., werden die Morde an Burak Bektas und Luke Holland Thema im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss sein. In einem abschließenden Redebeitrag werden wir darüber sprechen, was für uns die wichtigen ungeklärten Fragen zu diesen beiden Morden sind. Wir werden die Kundgebung spätestens um 17.30 Uhr beenden. Anschließend können alle, die wollen, noch hier am Gedenkort verweilen und miteinander in den Austausch gehen. Alle, die wollen, kommen dann auch in Ruhe zum Fastenbrechen. Als erstes hören wir den Redebeitrag 12 Jahre ohne Burak von der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas. Der Redebeitrag wird abwechselnd auf Deutsch und Türkisch gehalten. Burak wäre heute 34 Jahre alt. Doch seit 12 Jahren bleibt er für immer 22. In unseren Erinnerungen, in unserem Gedenken. 12 Jahre ohne Burak. So viel wäre passiert. Wie hätte sich Buraks Leben weiterentwickelt zwischen dem Alter von 22 und 34? Wie viele Freundschaften hätte Burak geknüpft? Wie viel Liebe gegeben? Wie viele Menschen hätte er zum Lachen gebracht? 12 Jahre ohne Burak. In den Leben seiner Liebsten. Er fehlt immer noch so sehr. Wie wären sie gewesen, 12 Jahre mit Burak, statt ohne ihn? Wie hätten sich eure Leben entwickelt, wenn auch dieser schreckliche Verlust und diese unfassbar schmerzhaften Erfahrungen erspart geblieben wären? 12 Jahre ohne Burak sind es nun, weil in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012 ein Mann auf Burak und seine Freunde schoss. Burak und seine Freunde, die gerade eine gute Zeit miteinander hatten, gerade nur ein paar Meter von hier entfernt auf der Straße. Der Täter war ein mittelalter, weißer Mann. Burak und seine Freunde waren eine Gruppe von Jugendlichen mit Migrationsgeschichte. Es gab keinen Streit, nicht mal ein Gespräch zwischen ihnen und dem Täter. Die Tat passierte völlig aus dem Nichts. Wie ihr wisst, überlebte Burak die Tat nicht. Seine 4 Freunde überlebten diesen Anschlag, 2 von ihnen schwer verletzt. Die Tat passierte nur wenige Monate nach dem Auffliegen des NSU. Es gibt kein anderes einleuchtendes Motiv außer Rassismus. Handelt es sich um eine NSU-Nachahmetat? 12 Jahre ohne Burak sind auch 12 Jahre ohne Aufklärung. Bis heute wurde kein Täter gefasst. Es gab keinen Ermittlungserfolg. Die polizeiliche Aufklärungsrate für Morde liegt bei über 90%. Wieso wurde dieser Mord nicht aufgeklärt? Die Liste der Ungereimtheiten in den Ermittlungen ist ellenlang. Ein Teil davon wird ab nächstem Freitag im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex Thema werden. Wir werden darüber später in einem weiteren Redebeitrag noch genauer darüber sprechen. Deshalb sind 12 Jahre ohne Burak auch 12 Jahre Kampf um Gerechtigkeit. Unermüdlich kämpfen seine Angehörigen und Freundinnen seit 12 Jahren, damit der Mörder gefunden wird. Immer wieder gehen sie auf die Straße, treten vor die Presse, verbünden sich mit anderen Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und fragen: Wer hat Burak ermordet? Wieso musste er sterben? Was war das Motiv des Täters? Wie Familie Bektasch schon beim Gedenken vor 3 Jahren herausstellte, weder die Polizei, die Mordkommission noch die Politik können diese Fragen beantworten. Damit ergeben sich weitere Fragen. Wie kann es sein, dass ein Mörder seit Jahren auf freiem Fuß ist und ungestraft davonkommt? Wann wird der Mörder seine gerechte Strafe bekommen? Wann werden wir Gerechtigkeit erfahren? Eine Frage stellen wir uns nach all diesen Jahren nicht mehr. Hat die Mordkommission und Politik versagt? Denn sie haben versagt. Melek Bektaş, Buraks Mutter, bringt es auf den Punkt. Es gibt viele Fragezeichen, viele offene Fragen. So einen Mord haben wir nicht verdient. Niemand hat das verdient. Ich will von den verantwortlichen Behörden den Mörder meines Sohnes. Die Aufklärung des Mordes ist die zentrale Forderung. Denn 12 Jahre ohne Aufklärung. Sind auch 12 Jahre krasser Unsicherheit. Läuft der Mörder noch immer im Kiez herum? Steht er mit Familie Bektaş in der Supermarktschlange? Ist er eine Gefahr für weitere Menschen? Buraks Familie und Freundinnen und auch alle anderen Menschen, die hier leben, haben ein Recht auf die Aufklärung dieses Mordes. Das ist das Mindeste. Wir werden gemeinsam keine Ruhe geben, bis er gefunden ist. 12 Jahre ohne Burak sind 12 Jahre Kampf um Aufklärung und auch 12 Jahre Gedenken an Burak. Buraks Familie, seine FreundInnen und wir als Initiative gehen an unterschiedlichste Orte, um die Erinnerung an Burak in der Gesellschaft wach zu halten und um Aufklärung einzufordern. Auf die Straße, auf Pressekonferenzen, in Schulen, in Museen, auf Podiumsveranstaltungen, zu Fernsehinterviews, auf Kundgebungen, auf Vernetzungstreffen. Jedes Jahr, an Buraks Geburtstag und an seinem Todestag, versammeln wir uns hier am Gedenkort mit euch, um Burak zu gedenken. Dieser Gedenkort soll an die Geschichte von Burak erinnern und sie im Gedächtnis der Stadt verankern. Er erzählt auch von all den weiteren unaufgeklärten Morden an Menschen mit Migrationsgeschichte und vom strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft. 12 Jahre ohne Burak sind 12 Jahre Kampf um Aufklärung und Gedenken und sind auch 12 Jahre Solidarität. Hier am Gedenkort wollen wir mit anderen Menschen zusammentreffen, uns austauschen und uns mit der Nachbarinnenschaft und mit anderen Initiativen und Betroffenen von rechter Gewalt und Neonazi-Terror vernetzen. So wird der Gedenkort auch die Geschichte von Solidarität und vom gemeinsamen Kampf für Aufklärung und Gerechtigkeit in Neukölln sowie an vielen weiteren Orten in Deutschland erzählen. Wenn ihr euch hierbei einbringen wollt, kommt gerne auf uns zu. Die Vernetzung mit anderen Betroffenen und Überlebenden von Gewalt aufgrund von rechten Motiven wie Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischen Rassismus, Misogynie, Queerfeindlichkeit, Obdachlosenfeindlichkeit und Behindertenfeindlichkeit ist uns besonders wichtig. Denn Buraks Fall ist kein Einzelfall. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam verschaffen wir uns Gehör. Gemeinsam sagen wir: Wer gedenken will, muss um Aufklärung kämpfen und fordern ein. Erinnerung, Aufklärung, Gerechtigkeit, Konsequenzen. Wir bedanken uns bei euch allen, dass ihr hier seid und für eure jahrelange Solidarität. Insbesondere danken wir allen Initiativen und Personen, die unser Gedenken heute mit Redebeiträgen unterstützen. Es ist toll, dass ihr hier und an unserer Seite steht. Susmak yok, mücadele var. Schweigen ist nicht. Wir kämpfen weiter in Gedenken an Burak. Wir halten jetzt unsere Rede in Türkisch. Sevgili Bektaş ailesi, sevgili Burak'ın arkadaşları, sevgili duyarlı arkadaşlar ve antifaşistler, sizleri ve şu anda çeşitli nedenlerden dolayı aramızda olmayan ama her zaman bizimle dayanışmalarını gösteren bütün arkadaşlara sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Merhabalar. Buraksız 12 yıl. Burak bugün 34 yaşında olacaktı ama 12 yıl boyunca hep 22 yaşında kaldı. Anılarımızda, hafızalarımızda yaşıyor. Buraksız 12 yıl. Çok şey olurdu. Burak'ın hayatı 22 ile 34 yaşları arasında nasıl gelişirdi? Burak kaç dostluk kurardı? Ne kadar sevgi verirdi? Kaç kişiyi güldürürdü, eğlendirirdi? Buraksız 12 yıl. Sevdiklerinin hayatında hala çok özleniyor. Buraksız geçen 12 yıl nasıl olurdu? Bir korkunç kayıptan ve bu inanılmaz acı deneyimleri yaşamamış olsaydınız, hayatlarınız nasıl gelişirdi? Buraksız 12 yıl. Çünkü 4 Nisan 2012'yi 5 Nisan 2012'ye bağlayan gece bir adam Burak ve arkadaşlarını vurdu. Burak ve arkadaşları birlikte eğlenceli vakit geçiriyorlardı. Buradan sadece birkaç metre ötede. Katil orta yaşlı bir beyaz adamdı. Burak ve arkadaşları göçmen geçmişi olan bir grup gençti. Katil ile aralarında herhangi bir tartışma, konuşma bile geçmemiş. Saldırı tamamen aniden meydana geldi. Bildiğiniz gibi Burak olaydan sağ kurtulamadı. İki arkadaşı ağır yaralı olarak kurtuldu. Cinayet Enes Un'un ortaya çıkmasından sadece birkaç ay sonra işlendi. Irkçılık dışında akla yatkın başka bir neden yok. Bu taklitçi bir Enes Un saldırısı mı? Buraksız 12 yıl. Bu da çözümsüz geçen 12 yıl demektir. Bugüne kadar hiçbir suçlu yakalanmadı. Başarılı bir soruşturma yürütülmedi. Polis cinayetleri aydınlatma oranı %90'ın üzerinde. Peki bu cinayet neden aydınlatılmıyor? Soruşturmadaki tutarsızlıkların listesi saymakla bitmez. Bunlardan bazıları önümüzdeki cuma günü Neukölln kompleksi ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu'nda tartışılacak. İşte bu yüzden Buraksız 12 yıl. Aynı zamanda cinayetin aydınlatılması için verilen mücadeledir. Akrabaları ve arkadaşları katilin bulunması için 12 yıldır bıkmadan, usanmadan mücadele ediyor. Defalarca sokaklara döküldüler. Basının karşısına çıktılar. Sağcı, ırkçı, Müslüman düşmanlığı ve antisemit şiddetin diğer mağdurlarıyla güçlerini birleştirdiler ve sordular. Burak'ı kim öldürdü? Neden ölmek zorundaydı? Katilin amacı neydi? Bektaş ailesinin 3 yıl önceki anma töreninde vurguladığı gibi ne polis, ne cinayet masası, ne de siyasetçiler bu sorulara cevap verebiliyor. Bu da başka soruları gündeme getiriyor. Nasıl oluyor da bir katil yıllardır aramızda serbestçe dolaşabiliyor ve yaptığı yanına kâr kalıyor? Katil ne zaman hak ettiği cezayı alacak? Biz ne zaman adalete kavuşacağız? Bunca yıldan sonra artık kendimize sormadığımız bir soru var. Cinayet masası ve politikacılar başarısız mı oldu? Evet, çünkü başarısızlar. Burak'ın annesi Melek Bektaş şöyle vurgu yaptı. Birçok soru işareti var, cevaplanmamış birçok soru var. Biz böyle bir cinayeti hak etmedik. Kimse hak etmedi. Oğlumun katilini sorumlu makamlardan istiyorum. Cinayetin aydınlatılması temel talebimizdir. Çünkü aydınlatılmayan 12 yıl, 12 yıllık bariz bir belirsizlik demektir. Katil hala mahallede dolaşıyor mu? Bektaş ailesiyle birlikte süpermarkette, kasa kuyruğunda bekliyor mu? Diğer insanlar için tehlike arz ediyor mu? Burak'ın ailesi, arkadaşları ve burada yaşayan herkesin bu cinayetin araştırılması ve aydınlatılmasını isteme hakkı var. En azından bunu yapabiliriz. Hep birlikte katil bulunana kadar sessiz kalmayacağız. Buraksız 12 yıl. 12 yıldır aydınlanmak için mücadele ediyoruz. Ve aynı zamanda Burak'ı anmanın 12. yılı. Burak'ın ailesi, arkadaşları ve biz... Öyle mi? Özür dilerim. Burak'ın ailesi, arkadaşları ve biz inisiyatif olarak Burak'ın anısının toplumda canlı tutmaya çalışıyoruz. Aydınlatması için talep etmek ve her yerde mücadele etmek. Sokaklarda, basın toplantılarında, okullarda, müzelerde, panellerde, televizyon, röportajlarda, mitinglerde, ırkçılığa karşı Almanya genelinde oluşturulan ağ toplantılarında. Her yıl Burak'ın doğum gününde ve ölüm yıl dönümünde Burak'ı anmak için sizlerle birlikte anıt alanında bir araya geliyoruz. Bu anıtın amacı Burak cinayetini hatırlatmak ve şehrin belleğine yerleştirmektir. Aynı zamanda göçmen geçmişi olan diğer tüm faali meçhul cinayetleri ve toplumumuzdaki yapısal ırkçılığı da anlatıyor bu anıt. Buraksız 12 yıl açıklığa kavuşturulması ve hatırlanması için verilen 12 yıl mücadele ve ayrıca 12 yıllık dayanışma. Burada anıt alanında diğer insanlarla tanışmak, fikir alışverişlerinde bulunmak ve mahalle ve diğer inisiyatiflerle ve sağcı şiddete ve neonazi terörü mağdurlarıyla ağ kurmak istiyoruz. Anıt alanı aynı zamanda Neukölln'de ve Almanya'nın diğer birçok yerinde aydınlanma, adalet için ve verilen ortak mücadelenin ve dayanışmanın tarihini de anlatacak. Katılmak isterseniz bizimle iletişime geçin. Buraksız 12 yıl, aydınlanma ve hatırlama için verilen 12 yıllık mücadele ve ayrıca 12 yıllık dayanışma. Irkçılık, antisemitizm, antisiganizm, Müslüman karşıtı ırkçılık, kadın düşmanlığı, kıyı hakları, homofobi ve engelli düşmanlığı gibi sağcı motiflere dayanan şiddetin diğer mağdurları ve hayatta kalanları ile ağ kurmak bizim için özellikle önemlidir. Çünkü Burak'ın durumu münferit bir vaka değil. Birlikte daha güçlüyüz. Birlikte sesimizi duyuruyoruz. Birlikte diyoruz ki anmak isteyenler aydınlanmak için de mücadele etmelidir. Ve talep ediyoruz. Hatırlama, aydınlanma, adalet, sonuçlar çıkarılması. Hepinize burada olduğunuz ve yıllardır gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ediyoruz. Özellikle de bugün anma törenimize konuşmalarıyla ve mesajlarıyla destek veren tüm inisiyatiflere ve kişilere teşekkür ediyoruz. Burada ve yanımızda olmanız bizi çok sevindiriyor. Susmak yok, mücadele var. Burak'ı anıyoruz. Burak, Buraklar ölümsüzdür. Vielen Dank. Wir möchten jetzt gemeinsam mit euch eine Schweigeminute halten, in Gedenken an Burak und andere Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Vielen Dank. Wer möchte, kann jetzt Blumen ablegen. In diesen Tagen sind unsere Gedanken auch bei den Überlebenden und Betroffenen vom Brandanschlag in Solingen und ihren Angehörigen. Vor wenigen Tagen, in der Nacht vom 24. auf den 25. März, wurde dort ein Brandanschlag auf ein Haus verübt, in dem mehrheitlich MigrantInnen gelebt haben. Die vierköpfige Familie Silova kam dabei zu Tode. Die Eltern Kimet und Ismail waren noch keine 30 Jahre alt. Ihre Kinder Gizem und Alice waren 3 Jahre bzw. 5 Monate alt. 8 weitere Menschen wurden schwer verletzt. Wir trauern um Kimet, Ismail, Gizem und Alice. Und wir sind in Gedanken bei ihren Angehörigen und den Überlebenden des Anschlags. Die migrantische Community ist durch diesen schrecklichen Vorfall wieder stark verunsichert. Wir solidarisieren uns besonders auch mit all denen, für diese Tat viele schreckliche Erinnerungen hervorruft. Wir sind wütend über die Ermittlungen. Wieder kurz nach der Tat kommuniziert wird, dass es keine Anhaltspunkte für ein fremdenfeindliches Motiv gäbe. Dabei ist die Tat an sich doch schon Hinweis genug. Die Ermittlungsbehörden behaupten, etwas aus den Ermittlungsfehlern beim NSU gelernt zu haben. Leider sehen wir hiervon wieder nichts. Allein schon der Begriff fremdenfeindlich ist unzumutbar. Er übernimmt die rassistische Perspektive der TäterInnen. Und Rassismus als Tatmotiv darf nicht schon wieder vorschnell ausgeschlossen werden. Auch möchten wir heute an Mehmet Kubaschik erinnern. Er wurde vor 18 Jahren am 04.04.2006 in Dortmund vom NSU ermordet. Er war 39 Jahre alt. Eine vollständige Aufklärung des NSU-Komplex, insbesondere des Unterstützungsnetzwerks und der Rolle der Sicherheitsbehörden, steht bis heute aus. Wir hören nun eine Grußbotschaft von der Initiative Tag der Solidarität aus Dortmund, die zusammen mit Familie Kubaschik für eine vollständige Aufklärung des NSU-Komplex und ein würdiges Gedenken an die Opfer kämpft. Burak, liebe Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektas, liebe solidarische Menschen, wir sind in Gedanken heute bei euch in Berlin und senden euch unsere solidarischen Grüße aus Dortmund. Melek Bektas bringt es auf den Punkt. Wer gedenken will, soll aufklären. 12 Jahre sind seit dem Mord an Burak vergangen. 12 Jahre ohne Aufklärung. Die Betroffenen sind es, die sich unermüdlich für ein würdiges Erinnern, lückenlose Aufklärung, Gerechtigkeit und Konsequenzen einsetzen. Familie Kubaschik kann nachempfinden, dass der Schmerz über den Verlust eures Sohnes, Bruders und Freundes auch nach 12 Jahren nicht weniger wird. Dort, wo der Staat bei der Aufklärung versagt, vertuscht und verharmlost, sind wir es, die uns gegenseitig Kraft geben und verbunden fühlen in unserer Wut und Trauer. So wie die Geschichte von Mehmet Kubaschik ist auch die Geschichte Buraks für immer Teil der Geschichte dieses Landes. Und wir werden nicht zulassen, dass diese Geschichten unsichtbar gemacht werden. Dafür sind viel zu viele Fragen ungeklärt. Wir wollen mit euch wissen, war Rassismus das Motiv? Wer ist der Mörder? Warum Burak? Wer übernimmt Verantwortung? Wir wünschen euch viel Kraft für den heutigen Tag und die kritische Begleitung des Untersuchungsausschusses im Neukölln-Komplex. Wir werden euch zuhören und eure Stimmen weitertragen. Niemand ist vergessen, in Erinnerung an Burak Bektas und alle Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Bündnis Tag der Solidarität, kein Schlussstrich Dortmund. Unser Dank geht an die Initiative Tag der Solidarität. Und wir möchten Halit Yozgat erinnern, der genau heute vor 18 Jahren, am 6. April 2006 in Kassel vom NSU ermordet wurde. Er war 21 Jahre alt. Bis heute sind viele Fragen in Bezug auf den Mord nicht geklärt, insbesondere die Rolle eines Verfassungsschutzmitarbeiters zur Tatzeit am Tatort. Wie Halits Mutter Ayşe Yozgat sagt, Sie haben wie Bienen gearbeitet, aber Honig haben sie keinen gemacht. Wir möchten Halit gedenken und seiner Familie unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken und solidarische Grüße senden. Schon 2006 haben sich die Familien aus Dortmund und Kassel zusammengetan und sind mit der Forderung kein zehntes Opfer auf die Straße gegangen. Bis zur Selbstenttarnung des NSU vergingen noch 6 Jahre. Aus Opfern wurden Täter gemacht. Sie wurden eingeschüchtert und kriminalisiert. Aber sie haben nicht aufgegeben. Die Vernetzung von Betroffenen, Überlebenden und solidarischen Menschen geht weiter, um gemeinsam den Kampf um Aufklärung zu führen. Die Solidarität unter den Betroffenen wächst. Immer mehr Stimmen sind zu hören und bundesweit gibt es Netzwerke. Diese Netzwerke, die Sichtbarkeit und Hörbarkeit dieser Solidarität untereinander ermutigt auch Betroffene, die lange keine Beachtung erfahren haben, und sensibilisiert Menschen für ihre Anliegen. Neue Initiativen sind entstanden. Seit 2018 beispielsweise kämpft die neu gegründete Initiative Duisburg 1984 für eine Neubewertung des Brandanschlags am 26. August 1984 in Duisburg. Bei dem Anschlag hat Familie Sutter 7 Familienmitglieder verloren. Der Vater der Familie starb ein Jahr später bei einem Autounfall. Die Tat ist auch nach all den Jahren nicht als rassistisch eingestuft worden. Angehörige werden damit beispielsweise am 11. März konfrontiert, wenn sie im Gegensatz zu anderen Opfern nicht von der Bundesregierung zum Nationalen Gedenktag für die Opfer von Terrorismus eingeladen werden. Rechtsextreme Anschläge folgen oft auf rechte Hetze und Stimmungsmache durch Politik und Medien. Umso wichtiger ist es, gemeinsam die Stimme zu erheben. Betroffene von Antisemitismus, Rassismus und ihnen solidarische Menschen. Es ist wichtig, um zu überleben und der dominanten rassistischen und antisemitischen Stimme der Mehrheitsgesellschaft laut und deutlich entgegenzutreten. Dies betonte Talia Feldmann auf der Ceremony of Resilience 2021. Sie ist Künstlerin, Aktivistin und Überlebende des antisemitischen, rassistischen und antifeministischen Anschlags in Halle und Widersdorf von 2019, bei dem ein Anschlag auf eine Synagoge verübt wurde und Jana L. und Kevin Schwarze ermordet wurden und weitere Menschen verletzt wurden. Wir hören nun einen Redebeitrag von der Soli-Gruppe 9. Oktober aus Halle. Vielen Dank, dass Sie gekommen seid. Wer gedenken will, soll aufklären. Das waren die Worte von Melek Bektash, der Mutter von Burak Bektash, vor wenigen Wochen am 11. März auf der Pressekonferenz des Solidaritätsnetzwerks von Angehörigen, Betroffenen und Überlebenden rechter, rassistischer, antisemitischer Morde und Gewalt in Deutschland. Aus unserer Arbeit mit der Soli-Gruppe 9. Oktober und aus dem Netzwerk wissen wir, wie wichtig es ist, aufzuklären, was passiert ist, und wie wichtig es ist, die politische Tatmotivation der Gewalttaten, Morde und Anschläge zu benennen und anzuerkennen. Denn nur dann ist es möglich, geforderte Konsequenzen umzusetzen und Gerechtigkeit herzustellen. 12 Jahre lang ist das für Burak und seine Freunde, die überlebt haben, nicht passiert. Wie schmerzhaft ist es zu wissen, dass alles dafür getan wird, dass dieser Mord nicht aufgeklärt wird? Wie schmerzhaft ist es zu wissen, dass auch 12 Jahre später bei ähnlichen Anschlägen und Gewalttaten wie zuletzt am 25. März dieses Jahres in Solingen das Motiv verleugnet oder kleingeredet wird? Vor 24 Stunden gab es einen Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg. Auch hier sagt die Polizei, die Hintergründe sind unklar. Heute jährt sich auch der Todestag von Halid Yozgat, der am 6. April 2006 von NSU in Kassel ermordet wurde. Auch dieser Mord ist nicht vollständig aufgeklärt. Für uns ist es klar, sowohl bei Burak in Solingen oder in Oldenburg oder Kassel, es sind mörderischer Rassismus und Antisemitismus. Das sind keine Angriffe auf uns alle, wie es zahlreich nach jedem Angriff durch die Pressekonferenzen deutscher PolitikerInnen schallt. Das sind Angriffe auf uns, auf Burak, auf seine Familie, seine FreundInnen. Anfang diesen Jahres, im Januar und Februar, gab es einen erneuten Prozess gegen den Attentäter von Halle und Widersdorf. Der Prozess wurde geführt, weil er sich im Dezember 2022 im Gefängnis selbst eine Waffe gebaut und zwei JVA-Beamte als Geiseln genommen hatte, um aus dem Gefängnis auszubrechen. Die Motive spielten beim Prozess und Urteil keine Rolle. Aber hören wir deswegen auf? Nein, das geht einfach nicht. Zachor, erinnere dich, ist eines der zentralen Prinzipien des Judentums. Dafür ist es wichtig, den Stimmen der Angehörigen von Ermordeten und den Überlebenden zuzuhören. Dafür ist es wichtig, den Stimmen der Angehörigen von Ermordeten und den Überlebenden zuzuhören. Immer wieder, immer wieder. Melek Bektash, wir hören dich und wir werden dir weiter zuhören. Solange unsere Herzen schlagen, werden wir zuhören und für Aufklärung kämpfen. Und solange wir uns erinnern, werden wir gedenken. In Erinnerung an Burak Bektash, in Erinnerung an Jana und Kevin. Wir als Soli-Gruppe 9. Oktober sind bei euch. Vielen lieben Dank an euch beiden, dass ihr heute hier seid und zu uns gesprochen habt. Als nächstes hören wir eine Grußbotschaft, über die wir uns auch sehr freuen, eine Grußbotschaft von Walter Frankenstein. Und jetzt wird als erstes Juli, eine gemeinsame Freundin, ein paar Worte zu Walter sagen. Hallo. Ich bin Juli und darf heute solidarische Grüße von einem guten Freund von mir aus Stockholm übermitteln, wo ich bis gestern noch war, der mir ein paar Worte mitgegeben hat für heute. Walter weiß sehr genau, was rechte Gewalt und Rassismus und Antisemitismus bedeuten und ich würde ihm euch ganz kurz gerne seine Geschichte vorstellen. Er ist heute 99 Jahre alt und ist unter den Nazis ab 1933 antisemitisch verfolgt worden. Als er in seinem Geburtsort Flatow im heutigen Polen aufgrund der antisemitischen Gesetze nicht mehr in die Schule gehen durfte, ist er im Jahr 1936 als Halbwaise mit 12 Jahren nach Berlin gekommen. Er lebte im Auerbach, dem jüdischen Waisenhaus auf der Schönhauser Allee, das für ihn eine Insel im nationalsozialistischen Berlin bedeutete. Dort konnte er noch eine Weile auf die jüdische Schule in der Rückestraße gehen. Aber relativ bald musste Walter dann Zwangsarbeit in Berlin leisten. Als ihm schließlich seiner Frau Leonie und seinem 6 Wochen alten Sohn Peter Uri Anfang 1943 die Deportation drohte, tauchten die drei ab. Im Untergrund bekamen Walter und Leonie ein weiteres Kind, ihren Sohn Michael. Alle vier haben die Verfolgung der Nazis im Untergrund überlebt und wurden Ende April 1945 in einem Bunker am Kottbusser Tor befreit. Viele der Familienmitglieder jedoch sind von den Nazis ermordet worden. Daher kämpft Walter bis heute gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und andere Formen von Diskriminierung. Er hat sich lange mit Berliner Behörden angelegt, um Gedenkorte in der ganzen Stadt einzurichten. Und im Jahr 2018 war er mit seinem Buch Nicht mit uns in der Buchhandlung Leporello in Rudow zu Gast und steht bis heute solidarisch an der Seite von Heinz Ostermann und allen anderen Betroffenen der Neuköllner Anschlagsserie. Walter richtet daher heute ganz explizit seine Anteilnahme an die Familie von Burak Bektash und dessen Freunde und Freundinnen. Er grüßt außerdem alle UnterstützerInnen, die heute hier auf der Straße sind, um Burak Bektash zu gedenken und Aufklärung zu fordern. Dass er aufgrund der Religion seiner Eltern von Deutschen verfolgt wurde, von dem Land also, in dem er und seine Eltern lebten, hat ihn sehr geprägt. Daher liegt es ihm am Herzen, dass alle Menschen dort sicher leben können, wo ihre Familie und FreundInnen sind und erwartet von der Politik, dieses sicherzustellen. Dass der deutsche Staat bis heute, wie am Beispiel des LKA Berlin und den vielen nicht aufgeklärten rechten Gewalttaten hier deutlich wird, keine Sicherheit vor rassistischer Diskriminierung und Bedrohung garantieren kann, beschäftigt und besorgt Walter sehr. Er selbst hatte nach 1945 kein Vertrauen mehr in dieses Land und lebt seitdem im Ausland. Er ist heute in Gedanken bei uns Und wenn er noch ein bisschen besser reisen könnte, wäre er bestimmt selber gerne gekommen. In diesem Sinne kann man aber seine Worte verstehen, die er selbst vor allem an die Berliner Behörden richten wollte und die wir jetzt hören. Vielen Dank. Mein Name ist Walter Feinstein. Ich bin in Plato-Grenzmark 1924 geboren, bin also jetzt fast 100 Jahre alt und mein großer Wunsch ist, dass man das, was ich jetzt zu sagen habe, auch ernst nimmt. Ich bin der Sohn deutscher jüdischen Glaubens. Selbst bin ich Atheist und also gehöre nicht mehr der jüdischen Religionsgemeinschaft an. Mir ist das sehr wichtig, dass man Politik und Religion voneinander trennt. Das hat nichts miteinander zu tun. Ich hoffe, dass die deutschen Behörden oder die Berliner Behörden oder die Polizei so neutral sein kann und den Fall intensiv bearbeiten, Wir freuen uns sehr und senden liebe Grüße an Walter. Danke auch, dass du uns die Botschaft hier übermitteln konntest. Und genau, danke für diese Botschaft. Heute wollen wir auch Jean-Jean Gomondai gedenken. Jean-Jean Gomondai ist 1981 mit 18 Jahren als Vertragsarbeiter aus Mosambik nach Dresden in die DDR gekommen. Am 6. April 1991 verstarb er infolge eines rassistischen Angriffs durch rechtsextreme Jugendliche in einer Straßenbahn. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen FreundInnen. Die Initiative 2. Mai aus Mannheim befasst sich mit dem Tod von Ante P., der am 2. Mai 2022 starb. Ante P. war in einer psychischen Ausnahmesituation und die Einrichtung bat die Polizei um Hilfe. Zwei PolizistInnen haben ihm jedoch derart schwere Verletzungen zugefügt, dass Ante erstickte. Die Frage, warum die Polizei dermaßen aggressiv handelt, ist offen. Der Kriminologe Thomas Feltes schätzt, dass 75% der Opfer tödlicher Polizeigewalt sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Erst diese Woche wurde in Dortmund wieder ein wohnungsloser Mensch in einer psychischen Krise von der Polizei erschossen. Gestern Abend haben sich deswegen Menschen in Dortmund zu einer Kundgebung versammelt. Erst 2022 hat die Polizei in Dortmund auch den 16-jährigen Mohamed Dramé erschossen, der sich ebenfalls in einer psychischen Krise befunden hat. Leider kennen wir auch Fälle aus Berlin, ähnliche Fälle wie den von Kupa Ilunga Medad Mutombo im Jahr 2022. Die Schwester von Ante P., Antonia, hat uns eine Audiobotschaft zukommen lassen und die wollen wir nun abspielen. Mein Bruder Ante verstarb am 2. Mai 2022 am Marktplatz Mannheim durch einen brutalen Polizeieinsatz. Es ist ja leider nicht so, dass der Tod meines Bruders Ante ein Einzelfall ist, eine bedauerliche Fehlleistung, die hier dem Polizisten unterlaufen wäre. Allein in Mannheim hat es in den letzten anderthalb Jahren 3 Todesfälle durch Polizeieinsatz gegeben. Ich kann nicht erkennen, dass hier irgendetwas gegen diese Spur des Todes durch Stadt oder Land unternommen würde. Die Polizei ist nicht irgendwer, nicht irgendein Bürger, der sich falsch verhalten hätte. Sie sind Uniformträger, sie sind bewaffnet, sie stellen die Staatsgewalt dar. Sie haben Macht. Wenn sie die Macht missbrauchen, dann ist das eine Gefahr für andere Menschen. Diese Gefahr bleibt bestehen, wenn ein Signal ausgesandt wird, das bedeutet, jemand hat jemanden zu Tode gebracht, trägt eine Uniform und kommt davon. Ein verheerendes Signal. Sollen wir uns als Bürgerinnen und Bürger vor der Polizei fürchten oder ist sie von uns als Bürgerinnen und Bürger beauftragt? Zum Töten bestand zu keinem Zeitpunkt ein Auftrag.

Um das Thema Brandanschläge ging es heute auch schon. Auch in Berlin gibt es aktuell eine Brandanschlagsserie mit mutmaßlich rechtsextremer Motivation. Bisher wird diese relativ wenig wahrgenommen. Die Brandserie muss gestoppt werden, bevor noch Schlimmeres passiert als bis jetzt. Wir fordern Aufklärung und Konsequenzen. Die Initiative Aktives Gedenken in Lichtenberg wird uns darüber mehr erzählen und auch über Gedenken an Todesopfer rassistischer Gewalt in Lichtenberg sprechen. Danke, dass du hier bist, Jana. Liebe Familie, liebe Angehörige, liebe Engagierte, die heute da sind, ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen und eine Kontinuität aufzuzeigen von rechter und rassistischer Gewalt, die uns auch in Lichtenberg im Nachbarbezirk beschäftigt. Die Gedenkinitiative Aktives Gedenken in Lichtenberg ist ein Bündnis, das sich dem Gedenken von Todesopfer rechter und rassistischer Gewalt verschrieben hat. Wir gedenken an Kurt Schneider, der 1999 am Urnenfriedhof in Lichtenberg von einer Gruppe von Neonazis verfolgt wurde und getötet wurde. Wir gedenken auch an Eugenio Banari, der 2016 von dem Filialleiter des Edeka im Bahnhof Lichtenberg aus rassistischen und sozialchauvinistischen Motiven zu Tode geprügelt wurde. Seit vielen Jahren setzen sich Engagierte dafür ein, aus dem Kiez dafür ein, das Gedenken wachzuhalten. Wir wollen um die Opfer trauern und aufklären, wie groß die Gefahr des Rassismus ist. Nach vielen Jahren der Gedenkarbeit konnten wir bei Kurt Schneider eine Gedenktafel am Urnenfriedhof Lichtenberg installieren und haben die zur Platzumbenennung an Eugenio Bodnari am Bahnhof Lichtenberg erreicht. Wir wissen jedoch aus der eigenen Arbeit, wie zäh und mühsam solche Verfahren sind, aber wie wichtig es ist, das Gedenken wachzuhalten und in der Stadt einen Raum, einen Platz zu haben, um innezuhalten. Was uns aufgefallen ist, die Gedenkarbeit ist weitaus schwieriger, wenn der getöteten Person wie so oft die offizielle Anerkennung als Opfer rechter Gewalt verwehrt wird. Dass sich Politik und Gesellschaft mit Benennung von Taten als rassistisch oder extrem rechts extrem schwer tun, zeigt auch eine Serie von Kellerbränden in Hunschenhausen. Ich möchte euch nun von einer Brandserie im nördlichen Teil Lichtenbergs berichten, der uns seit über einem Jahr besorgt und uns Angst macht. In Hunschenhausen wurden seit Anfang 2022 mehr als 20 Keller in Brand gesteckt. Die Tatverdächtigen sind als rechte junge Männer im Bezirk bekannt. Sie haben geplant, eine Geflüchtetenunterkunft anzugreifen und haben rassistische Drohschreiben verfasst, dass es weiterbrennen würde, wenn die Migrationspolitik nicht gestoppt wird. Mehrfach sind sie mit rassistischen Aussagen, Hitlergrüßen und Brandstiftungen auffällig geworden. Angezündet wurden Müllcontainer, öffentliche Toiletten, aber vor allem große Wohnhäuser mit jeweils über 20 Familien wohnhaft. Mehrere Familien verloren ihren Wohnungen, wurden mitten in der Nacht aufgeschreckt, weil sich der Rauch im Gebäude ausbreitete. Mehr als etwas Entschädigung für das von Rauch und Löschwasser beschädigten Möbel gab es für die Betroffenen nicht. Die ständige Bedrohung als migrantische BewohnerInnen im Wohnhaus fand auch vor Gericht keinerlei Anerkennung. Nein, im Gegenteil, die Betroffenen wurden noch im Zeugenstand von einem der Tatverdächtigen verhöhnt und rassistisch beleidigt. Die Angst vor weiteren Bränden ist real. Klar ist, dass nur durch massive Ermittlungsfehler der Hauptverdächtige in einem der ersten Verfahren der Brandstiftung freigesprochen wurde. Ein Prozess gegen die restlichen Verdächtigen steht weiterhin aus. Die Betroffenen warten seit Monaten vergeblich auf Klarheit. Stattdessen brennt es in Hohenschönhausen weiter. Es ist nur schwer erträglich, dass diese Brände immer noch als Einzelfälle abgetan werden oder davon berichtet wird, ohne auf das geschlossene rechtsextreme Weltbild der Täter zu verweisen. Weder die Bezirkspolitik noch die Polizei scheinen sich für den rechten Terror in migrantisierten Plattenbausiedlungen verantwortlich zu fühlen. Es zeigt sich mal wieder, dass Rassismus als zentrale Bedrohung für unsere Gesellschaft immer noch nicht in seiner Gefahr verstanden und ernst genommen wird. Nur durch die Aktiven vor Ort wurden die Brände im Bereich des Rechtsextremismus kontextualisiert und eingeordnet. Weiterhin gibt es keine Informationen von Politik und Polizei für die Anwohnerinnen, die weiterhin in der Sorge vor neuen Bränden leben müssen. Es zeigt sich erneut, dass wir uns nicht auf die Sicherheitsbehörden verlassen können. An dieser Stelle möchte ich nicht auslassen, darauf zu verweisen, dass die geistigen BrandstifterInnen in den Parlamenten sitzen. Rechte Parteien, allen voran die AfD, haben dazu beigetragen, den Hass gegen Minderheiten zu schüren und zu verfeuern. Im Kontext der anstehenden Europawahl wird die rassistische Stimmungsmache weiter angeheizt. Wir sind besorgt über die rechte Kontinuität, die weiterhin Fahrt aufnimmt und längst im Alltag der Menschen verankert ist. Wir brauchen die Benennung und Verurteilung von rassistischen und rechtsextremen Taten. Wir brauchen die Entschlossenheit, Rassismus zu bekämpfen und die Solidarität mit all jenen, die davon betroffen sind. Das heißt für uns alle in erster Linie, auch manchmal über den eigenen Schatten springen zu müssen, ins Gespräch zu kommen mit den NachbarInnen, mal eine Tasse Kaffee zusammen zu trinken und sie zu fragen, wie es sich anfühlt, im Block, im Haus oder in der Nachbarschaft zu wohnen. Eine solidarische Nachbarschaft ist die beste Voraussetzung, rechter Gewalt die Stirn zu bieten. Wir gedenken heute an Burak Bektaş, wir trauern mit den Angehörigen und Freundinnen, wir stehen zusammen und haben Hoffnung für eine solidarische Gesellschaft. Vielen Dank, Jana, dass du gekommen bist und für deine Worte und dass du uns berichtet hast. Ja. Als nächstes hören wir einen Beitrag von Hufeisern gegen Rechts. Hufeisern gegen Rechts ist eine Initiative gegen Rechtsextremismus aus Britz. Danke für eure Arbeit und dass ihr heute hier gemeinsam mit uns gedenkt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Familie Bektaş, wir haben lange gezögert, anlässlich des heutigen Tages, dem 12. Jahrestag des rassistischen Mordes an Burak, hier zu reden. Nicht, weil wir das heutige Gedenken für unwichtig halten. Im Gegenteil, solange der Anschlag unaufgeklärt ist und seine Täter oder der Täter frei herumlaufen, muss die Forderung nach Aufklärung der Tat und der Verurteilung der Täter immer wieder laut und deutlich gestellt werden. Und es ist ein Verdienst der Burak-Initiative, der Eltern und Verwandten von Burak und aller hier anwesenden Freundinnen und Freunde, dass sie mit ihrer Beharrlichkeit, mit ihrem Stehvermögen dieses getan haben und auch weiterhin tun werden. Gezögert haben wir, weil wir mittlerweile kaum noch wissen, was wir sagen sollen, ohne das zu sagen, was bereits seit vielen Jahren immer gesagt worden ist. Seit 12 Jahren sind die Forderungen die gleichen. Seit 12 Jahren gibt es hinsichtlich der Verlautbarungen der Ermittlungsbehörde keinen Fortschritt. Im Gegenteil. Seit einigen Jahren steht die polizeiliche Aussage im Raum, dass es sich hier um den seltenen Fall eines, ich zitiere, sogenannten perfekten Mordes gehandelt habe. Was nichts anderes bedeutet, die Ermittlungsbehörden haben kapituliert. Eine Kapitulation, die sie durch ihre eigene Vorgehensweise herbeigeführt haben. Ein rassistisches Motiv wurde am Anfang sofort ausgeschlossen. Hinweise auf die politische Zuordnung der Täter zur rechten Szene wurden nicht verfolgt und Indizien am Tatort nicht gesichert. Ja, noch schlimmer. Erinnert seien all die Hetze und die Worte organisierte Kriminalität, Beziehungsdraht, Drogen, Delikt. Alles das sind Verdächtigungen und Spekulationen, die den Angehörigen und uns allen Wut, Trauer und Entsetzen bereitet haben und immer noch bereiten. Erinnerungen auch zusätzlich zu dem Schmerz, dass ihnen ihr Sohn bzw. unser Freund durch einen Gewaltakt genommen wurde. Die Eltern, Verwandten und Freunde, wir alle wurden nicht als Opfer gesehen, nicht als Menschen, denen Leid zugefügt wurde. Wie unmenschlich und voller Vorurteile muss man sein. Und die Liste geht weiter. Polizei und Justiz, sie machen aus Opfern Verdächtige. Einige Beispiele sind heute hier aus der jüngsten Zeit schon dargestellt worden. Und das, was hier heute dargestellt worden ist, sind keine Einzelfälle in der Bundesrepublik. Der Mord an Burak steht mit vielen anderen rassistischen Gewalttaten in einer Reihe. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Ich sage nur Solingen, Mölln, Hanau und andere Orte. Sie stehen nicht für geografische Ortsnamen. Sie stehen für Beispiele, dass in unserem Land Opfer und Hinterbliebene und nicht die staatlichen Behörden die Aufklärung vorantreiben müssen. Um Gerechtigkeit zu erlangen, um den herrschenden Rassismus als Tatmotiv aufzudecken und zu brandmarken. Das ist die Realität in der Bundesrepublik Deutschland, der Gesellschaft, in der wir leben. Der Anschlag auf Burak und seine Freunde darf nicht vergessen werden. Sie alle wurden niedergeschossen, einfach weil sie so aussahen, wie sie aussahen. Weil sie als Menschen mit migrantischer Herkunft gesehen wurden. Gerechtigkeit ist auch nach 12 Jahren noch nicht erreicht und somit auch keine Konsequenzen gezogen worden. Wie können wir da gedenken? Wie können wir da erinnern? Das Gedenken an Burak ist und bleibt eine Anklage und ein Teil des Kampfes für Gerechtigkeit. Seit 12 Jahren sind viele von uns immer wieder den Aufrufen der Burak-Initiative gefolgt und haben auf Demonstrationen und Kundgebungen an den rassistischen Mord und den Rassismus und Nationalismus in unserem Land erinnert. Die heutige Gedenkkundgebung steht unter der Überschrift: Wer gedenken will, soll aufklären. Aufklären heißt für uns als Initiative Hufeisen gegen Rechts mehr als nur die Täter ausfindig zu machen und zu bestrafen. Aufklärung heißt auch, die Hintergründe der Tat offenzulegen und zu bekämpfen. Gedenken und Aufklärung bedeutet daher auch, gegen Rassismus und Nationalismus hier und heute aufzutreten, gemeinsam. Über alle Parteigrenzen, religiöse Auffassungen und Kulturen hinweg. Denn es ist egal, woher wir kommen. Unsere Schatten sind alle gleich. Und auch unser Blut ist bei allen rot. Diese einfache Wahrheit ist in diesem Land der Täter keine Selbstverständlichkeit. Die AfD und andere rechte Gruppierungen gewinnen trotz großer Proteste an Mitgliedern und halten hohe Anteile von Wählerstimmen. Ihre Äußerungen, ihr Handeln wird immer aggressiver. Für viele war es keine Überraschung, dass sich Faschisten und Rechtsextremisten treffen, um ihre menschenverachtenden Gedanken auszutauschen und Pläne zu schmieden. Pläne zur Ausgrenzung von Menschen, zur sogenannten Remigration, wie sie das nennen. Diese Pläne wurden schon vor einigen Jahren von anderen Rechten gemacht. Wir haben uns heute versammelt, um deutlich zu machen, dass wir uns alle als Betroffene dieser Entwicklung sehen. Wir sind aber keine hilflosen Opfer. Wir alle müssen dazu beitragen, dass aus Erinnerung Veränderung wird. Lasst uns hier heute gemeinsam aus der Trauer, der Wut und dem Unrecht, das geschehen ist und weiterhin in Neukölln und anderen Orten geschieht, zusammenstehen und uns für Konsequenzen, für Gerechtigkeit und Solidarität einsetzen. Denn unser Zusammenstehen, unsere Standhaftigkeit, unsere Solidarität ist ihre Niederlage. Im Namen der Britzer Initiative Hufeisen gegen Rechts danke ich euch. Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank für eure kämpferischen Worte. Danke für eure vielen kraftvollen Worte bisher. Und danke an alle, die da sind, für eure Aufmerksamkeit. Wir kommen jetzt zum zweiten Block der Redebeiträge. Jetzt geht es um den sogenannten Neukölln-Komplex. Es handelt sich hierbei um zwei Anschlagsserien seit 2009. Die zweite Anschlagswelle habe in den Jahren 2016 bis 2019 stattgefunden und allein in diesem Zeitraum wurden über 70 rechtsextreme Straftaten verübt. Und laut Klose von der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus hätte es vermutlich die zweite Serie ab 2016 nicht gegeben, wenn die Strafverfolgungsbehörden die Taten ab 2009 entschlossener verfolgt hätten. Die Täter sind eigentlich allen bekannt, aufgeklärt wurde die Serie größtenteils trotzdem nicht. Deswegen haben wir seit Jahren einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gefordert. Diesen gibt es jetzt seit 2 Jahren. In diesem Untersuchungsausschuss sollen die Abgeordneten etwas darüber herausfinden, warum diese ganzen Straftaten nicht aufgeklärt wurden. Sie sollen überprüfen, ob bei den Ermittlungsbehörden und den Strafverfolgungsbehörden etwas falsch läuft und dadurch die Aufklärung verhindert wird. Wir haben uns mit den Betroffenen der Anschlagsserie und weiteren Initiativen vernetzt und beobachten gemeinsam den Untersuchungsausschuss. Zu jeder Sitzung veranstalten wir gemeinsam eine Kundgebung, um eine kritische Öffentlichkeit zu schaffen. Wir wollen gemeinsam Druck machen, damit die Abgeordneten ihre Aufgabe ernst nehmen und damit so viel wie möglich aufgeklärt werden kann. Die Aufklärung kommt höchstens scheibchenweise. Auffällig viele befragte PolizistInnen können sich arg schlecht erinnern. Aber es ist auch klar, ohne unsere solidarische Vernetzung untereinander und unser jahrelanges Druckmachen wüssten wir heute noch viel weniger. Claudia von Jolieu ist selbst Betroffene vom Neukölln-Komplex. Sie ist seit Jahrzehnten politisch aktiv und engagiert sich unter anderem gegen Rechtsextremismus. Sie beobachtet regelmäßig den Untersuchungsausschuss und wird uns in ihrem Redebeitrag einen guten Überblick darüber geben. Vielen Dank, dass du da bist. Bei der letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses zu den rechten Terroranschlägen, ich mag das Wort Neukölln-Komplex nicht, es sind Terroranschläge in Neukölln, durften wir uns anhören, wie betroffen der ehemalige Berliner Polizeipräsident Kant war, als er von dem Mord an Burak Bektaş erfuhr. Deshalb habe er als eine seiner ersten Amtshandlungen zusammen mit dem damaligen Berliner Innensenator Henkel die Familie Bektaş aufgesucht. Bei konkreten Fragen zu den Ermittlungen im Fall Bektaş erklärte Kant, dafür sei er nicht zuständig gewesen als Polizeipräsident. Sicherlich hat er bei dem Besuch der Familie Bektaş, wie auch der Innensenator versprochen, alles zu tun, dass der Fall aufgeklärt und die Täter bestraft werden. Das wurde uns Betroffenen der rechten Terroranschlagsserie immer wieder von Politikerinnen und den Polizeiobern versichert. Heute erklären sie dann der Reihe nach, dass sie dafür nicht zuständig waren, sondern die Ermittlerinnen und zu deren konkreten Arbeit können sie nichts sagen oder sie reden sich damit heraus, dass sie sich nicht mehr erinnern können. Also so bedeutend kann es für sie dann ja nicht gewesen sein. Ihre Aufgabe der Anleitung und der Kontrolle sind damit weder die leitenden Polizeibeamtinnen noch die zuständigen Politikerinnen gerecht geworden. Angeblich wurden immer wieder Konzepte und Maßnahmen entwickelt, die Bekämpfung rechter Straftaten und rechter Strukturen verbessern sollten. Nur die Polizeibeamtinnen, die diese Konzepte und Maßnahmen umsetzen sollten, haben davon zum ersten Mal im Untersuchungsausschuss bei ihrer Befragung gehört. Offenbar dienen solche Konzepte einzig dem Zweck, noch weiter oben Sitzende und der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen. Wir sollten uns nie wieder Betroffenheitserklärungen und allgemeine Versprechungen gefallen lassen, ohne dass uns die Politikerinnen und Amtsträgerinnen erklären, was sie selbst ganz konkret zu tun gedenken und dass sie uns Rechenschaft darüber ablegen. Applaus als Zeugin befragt, hat der Untersuchungsausschuss auch Ermittlerinnen und Polizistinnen aus der Arbeit vor Ort, aus Polizeiabschnitten und der EG Rex, der späteren OG Rex. Qualifikation zu Rechtsextremismus, Übermittlung von Wissen oder Einarbeitung in den Komplex gab es für sie nicht. Learning by doing sei die beste Methode, erklärten dazu ihre Vorgesetzten. Wer aber nichts tut oder das Falsche tut, lernt auch nichts. Und wenn dann doch mal jemand Erfahrung gesammelt hatte, dann wurde er woanders hin versetzt. In vielen Gesprächen mit Polizeiobern wurde die große Fluktuation damit erklärt, dass die Beamtinnen sich selbst wegbeworben hätten. Also in vielen Gesprächen, die wir als Betroffene mit ihnen geführt haben. Der Untersuchungsausschuss hat auch das als Lüge entlarvt. Sie wurden, ohne dass sie wussten, warum, versetzt, was viele sogar bedauerten. Vielleicht steckte auch mehr dahinter. Hinter dieser großen Fluktuation im Staatsschutzbereich politisch motivierte Kriminalität rechts beim LKA. Versetzung statt Aufklärung kennen wir ja zu Genüge als Scheinmittel zur Problemlösung aus den Sicherheitsbehörden. Hier nur ein Beispiel. Wir erinnern uns an die Staatsanwälte, wo die Zuständigen für die rechten Anschlagsserie in Neukölln die versetzt wurden, als bekannt wurde, dass die Täter sie auf ihrer Seite sahen. Und warum wurde der sachkundige und motivierte Leiter der EG Resin nach 2 Jahren versetzt? Weil ein Nazi seine Adresse herausgefunden hatte oder weil er einen Verrat bei der Berliner Polizei vermutet? Weil jedes Mal, wenn sie die Hauptverdächtigen der rechten Anschlagsserie observierten, diese brav zu Hause blieben und die Anschläge immer dann stattfanden, wenn keine Observation angesetzt war. Aber nicht einmal das hat ein breites Medienecho gefunden. Nur einzelne Pressevertreterinnen beobachten den Untersuchungsausschuss regelmäßig. Und ihre Berichte beschränken sich auf Kurzmeldungen. Eine Analyse, die über einzelne Details hinausgeht, überfordert sie offenbar. Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen mit Erfahrung in der kritischen Analyse von Sicherheitsbehörden nutzen den Untersuchungsausschuss leider nicht. Obwohl er ihnen Material liefern würde, das ihnen die Behörden sonst nicht zur Verfügung stellen. Damit sie Zugang bekommen, ohne permanent an den Sitzungen teilnehmen zu müssen, habe ich bei der letzten Kundgebung vor dem Abgeordnetenhaus gefordert, dass alle Wortprotokolle von den bisherigen und zukünftigen Zeuginnenvernehmungen nicht erst nach Abschluss der Untersuchung, also am Ende der Legislaturperiode, also frühestens in 2 Jahren, sondern sofort veröffentlicht werden. Warum sollte das, was in einer öffentlichen Sitzung geäußert wurde, weiter unter Verschluss gehalten werden? Damit Zeuginnen es nicht vorab lesen können? Absprachen können auch ohne Protokolle erfolgen. Und wer weiß, wie viele verdeckte Ermittler im Zuschauerraum sitzen. Der Ausschussvorsitzende Vassili Franco hat mir zugesichert, zu prüfen, ob eine Veröffentlichung der Protokolle möglich ist. In anderen Bundesländern wird das zum Teil so gehandhabt. Und in den Bestimmungen für die Untersuchungsausschüsse in Berlin ist es offenbar nicht eindeutig geregelt. Alle zugänglichen Protokolle würden auch den Druck auf die Abgeordneten erhöhen, ihre Kontrollaufgabe ernster zu nehmen und sich nicht immer auf gleiche, belanglose, parteitaktische Fragen zu beschränken.

Wenn die Behörden schon Fehler und Versäumnisse zugeben, dann ist doch die Freigabe meiner Akten für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, um genau diese Versäumnisse der Behörden zu checken, umso wichtiger. Aber nein, der Berufungstermin vor Gericht wird immer weiter nach hinten geschoben, um mit der Fall ist noch nicht abgeschlossen, die Nichtfreigabe der Akten zu begründen. Es bleibt ein Skandal und deshalb fordern wir Betroffene der rechten Anschlagsserie in Neukölln, gebt endlich die Akten frei. Der Gerichtsprozess in meinem Fall geht vermutlich Ende des Jahres in die nächste Runde. Dann sind es mittlerweile schon 7 Jahre seit dem rechten Brandanschlag, den meine Familie und ich nur durch viel Glück überlebt haben. 7 Jahre ohne Aufklärung, 7 Jahre ohne Gerechtigkeit, ohne Konsequenzen. Wir Betroffene sind Zeugen eines Systems, das uns im Stich lässt und Neonazis und ihre Unterstützerinnen, die für unser Leid verantwortlich sind, nicht zur Rechenschaft zieht. Das, was uns bleibt, ist die antifaschistische Organisierung und Mobilisierung, die Solidarität auf den Straßen und die Unterstützung von investigativen und antifaschistischen Journalistinnen, die das Thema mit immer neuen Enthüllungen und ihrer Berichterstattung aufrechterhalten. Ich möchte allen danken, die jahrelang die Familie Bektas und alle anderen Betroffenen des rechten Terrors in Neukölln nicht alleine gelassen haben und bis heute an unserer Seite stehen. Aber besonders möchte ich der Familie Bektas und allen Betroffenen danken, die trotz ständiger Retraumatisierung und dadurch wiederkehrender Ängste und Sorgen für ein nie wieder weiterkämpfen. Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen, sagte einst die Holocaust-Überlebende und Antifaschistin Esther Bejarano. Dach Antifaschismus Handarbeit. Lasst uns weitermachen. In dem Sinne, alle zusammen gegen den Faschismus. Alerta, alerta, Antifaschista. Danke an Ferhat für deine solidarischen Worte. Auch der Mord an Burak und der Mord an Luke Holland können im Zusammenhang mit dem Neukölln-Komplex gesehen werden. Luke Holland wurde am 20.09.2015 in Neukölln auf offener Straße ermordet. Der Mörder Rolf Zielecinski wurde verurteilt. Der Tathergang war in den Fällen von Burak und Luke sehr ähnlich. Lukes Eltern sind immer davon ausgegangen, dass es sich um denselben Täter handelt und dass Luke noch leben könnte, wenn in Buraks Fall ordentlich ermittelt worden wäre. Luke wäre letzten Donnerstag 40 Jahre alt geworden. Sein Vater Phil hat uns die folgenden Worte zukommen lassen, die wir euch gerne vorlesen wollen. Remember Luke Holland. Thursday, 4th of April, 2024. It's the 40th birthday of Luke Holland. Message from his father Philip Holland from Manchester to Berlin. With regards to Luke's birthday, I would like you to say how pleased and proud that the intense efforts of the Initiative and others have finally forced a government inquiry into the failed investigation of Burak's murder. Hopefully, this will result in the officials concerned being punished and the suspect, Zielecinski, being reinvestigated. None of this will bring Burak or Luke back, but will hopefully result in the conviction for the murder of Burak. Luke Holland erinnern. Am 4. April 2024 möchten wir zum 40. Geburtstag von Luke Holland um 17.30 Uhr an der Todesstelle Ringbahn Walterstraße an Luke erinnern. Zum 40. Geburtstag diese Message von Lukes Vater Philip Holland. Im Hinblick auf Lukes Geburtstag möchte ich Ihnen sagen, wie schön und wie stolz ich bin, dass die intensiven Bemühungen der Initiative und anderer endlich eine staatliche Untersuchung der gescheiterten Ermittlungen zum Mord an Burak erzwungen haben. Hoffentlich wird dies dazu führen, dass die betroffenen Beamten bestraft werden und gegen den verdächtigen Zielecinski erneut ermittelt wird. Nichts davon wird uns Burak oder Luke zurückbringen, aber es wird hoffentlich zu einer Verurteilung für den Mord an Burak führen. Luke Holland'ın babası bu hafta bize Luke Holland'ın 40. doğum gününü kutlama mesajı gönderdi. Bu mesajın Türkçesinde okuyoruz. Luke'un doğum günüyle ilgili olarak inisiyatifin ve diğerlerinin yoğun çabalarının sonunda Burak'ın öldürülmesiyle ilgili başarısız soruşturmanın hükümet tarafından meclis soruşturması komisyonu sağlamış olmasından ne kadar memnunluk ve gurur duyduğumu söylememizi isterim. Umarım bunun sonucunda sorumlu yetkililer cezalandırırlar ve şüpheli Zelenski yeniden soruşturulur. Bunların hiçbiri Burak'ı ya da Luke'u geri getirmeyecek. Ancak umarım Burak'ın öldürülmesinden dolayı Zelenski mahkumiyet alır, yeniden cezalandırılır. Teşekkürler. Ja, danke schön. Wir kommen nun zum letzten Redebeitrag für heute. Dieser heißt 12 Jahre ohne Aufklärung und ist nochmal ein Beitrag der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas. Es geht um die nicht erfolgreichen Ermittlungen im Fall Burak und die Fragen, die wir dazu ganz generell und auch an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss haben. Zwölf Jahre ohne Aufklärung. 12 Jahre ohne Aufklärung sind 12 Jahre ohne Sicherheit für die Familie und viele andere Menschen. Wir haben es bereits gesagt, es darf einfach nicht sein, dass wir bis heute nicht wissen, ob von dem Täter weitere Gefahr ausgeht, ob er für weitere Taten verantwortlich ist. Wir müssen wissen, wer Burak ermordet hat und warum. Niemand darf das Signal bekommen, dass man damit davonkommen kann, wenn man einen Menschen aus mutmaßlichen rassistischen Motiven ermordet. 12 Jahre ohne Aufklärung sind es im Fall von Burak. Aber auch zahlreiche weitere rechtsextreme Straftaten in Neukölln wurden bis heute nicht aufgeklärt. Wir wollen wissen, warum. Deswegen haben wir gemeinsam mit weiteren Betroffenen und Initiativen seit Jahren einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gefordert. Dieser Untersuchungsausschuss besteht nun seit 2 Jahren. Er hat die Aufgabe herauszufinden, warum all diese Straftaten in Neukölln bis heute nicht aufgeklärt wurden. Ab nächstem Freitag, dem 12. April, wird es in den folgenden Sitzungen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses um die Ermittlungen zum Mord an Burak gehen. Später auch um den Mord an Luke Holland. 12 Jahre ohne Aufklärung bedeutet auch immer wieder dieselben Fragen stellen zu müssen. Wie Melek Bektas, Buraks Mutter, sagt, es gibt viele Fragezeichen, viele offene Fragen. Warum wurde Rassismus als Tatmotiv nicht gewissenhaft nachgegangen? Wir sagen seit Jahren, wir gehen von Rassismus als Tatmotiv auf, bis das Gegenteil bewiesen ist. Die Geschehnisse der Morde, der Jahre vor dem Mord sprechen dafür. Was war also los in Berlin um den April 2012? In den Monaten vor Buraks Ermordung gab es in Berlin zahlreiche krasse, rechtsextrem motivierte Anschläge. In Neukölln wurde beispielsweise am 27.06.2011 ein Brandanschlag auf das Anton-Schmaus-Haus an linken Jugendclub verübt. Das Anton-Schmaus-Haus brannte nieder. In der gleichen Nacht gab es Brandanschläge auf 4 weitere linke Orte in Berlin. Ein Wohnprojekt über dem Bandito Rosso und das Tuntenhaus, beides im Prenzlauer Berg. Das Red Stuff und das Tommy Weisbecker Haus in Kreuzberg. Im November 2011, in der Nacht zum 9.11.2011, brannte das Anton-Schmaus-Haus beim erneuten Brandanschlag zum 2. Mal aus. Das war nur circa 5 Monate vor dem Mord an Burak. Ab 1. Februar 2012 wurden Briefe von Reichsbürgern verschickt. In den Briefen wurden Menschen zur Ausreise aufgefordert, die einem rechtsextremen Weltbild nach nicht nach Deutschland gehören und mit standrechtlichen Erschießungen gedroht. Der Brief wurde zur Anzeige gebracht. Die Bedrohungslage muss der Polizei also bekannt gewesen sein. In einer kleinen Anfrage vom 12. April 2013 zu dem Thema, ob ein Zusammenhang zwischen dem Mord an Burak und dem Reichsbürgerspektrum in Erwägung gezogen wird, wurde dreisterweise einfach nur geantwortet, Zitat: Es gibt keinen polizeilich definierten Begriff eines Reichsbürgerspektrums. Offenbar wurde da also nichts geprüft. Super Arbeit. Außerdem zirkulierten im Netz der Aufruf, einen Berliner Neonazi zu rächen. Dieser starb am 4. April 1992 bei einer Auseinandersetzung mit migrantischen Antifas. Auch die Freien Kräfte Neukölln riefen zur Rache auf. Burak wurde also am 20. Todestag eines Neonazis ermordet, für den andere Neonazis zur Rache aufgerufen haben. Was diese Beispiele auf jeden Fall deutlich machen, ist, offensichtlich gibt es in Berlin zur Zeit des Mordes an Burak und des Mordanschlags auf seine Freunde eine militante, gewaltorientierte rechtsextreme Szene aus unterschiedlichen Strömungen. Auch die Selbstenttarnung des NSU war im November 2011. Es war also völlig klar, es gibt militante, rechtsterroristische Strukturen in Deutschland, die Menschen aufgrund von rassistischen Motiven ermorden und dadurch auch das Ziel verfolgen, alle von Rassismus betroffenen Menschen in Angst zu versetzen. Es war ebenso völlig klar, die deutsche Polizei hat nicht in Richtung eines rechten Motivs ermittelt, sondern die Angehörigen und die Opfer selbst verdächtig. So blieb der NSU unerkannt, wie NSU-Watch schreibt. Die ermittelnden Behörden klärten die jahrelang andauernde Mordserie nicht auf und weigerten sich, sie als rassistische Mordserie zu erkennen. Führen wir uns noch einmal den Tathergang am 5.4.2012 vor Augen. Eine Gruppe junger Männer mit Migrationshintergrund steht nachts auf der Straße, unterhält sich und sie haben eine gute Zeit. Sie sind zufällig aufeinander getroffen. Ein unbekannter weißer Mann nähert sich und schießt völlig unvermittelt, ohne Wortwechsel, auf die Jugendlichen. Er entfernt sich ohne große Hast vom Tatort. Der Tathergang erinnert an die Taten des NSU. Das Tatmotiv Rassismus drängt sich geradezu auf. Andere plausible Motive gibt es nicht und wurden auch von der Polizei offenbar nicht gefunden. Aufgrund des Tathergangs und der politischen Großwetterlage hätte es also unbedingt Sinn gemacht, zuallererst Richtung rechts zu ermitteln und das Tatmotiv Rassismus abzuklopfen. Wenn es Hausdurchsuchungen bei Neuköllner Neonazis gegeben hätte und Befragungen stattgefunden hätten, wäre uns dies bekannt. Das war aber nicht so. Wir wollen deswegen wissen, hat die Polizei etwas unternommen, um das Tatmotiv Rassismus konsequent zu überprüfen? Wir wollen keine Worthülsenantworten mehr. Damit lassen wir uns nicht abspeisen. Wenn es also so ist, dass das Tatmotiv Rassismus von der Polizei nicht gewissenhaft geprüft wurde, wollen wir wissen, warum und wer ist für dieses unentschuldbare Versäumnis verantwortlich. Was wir wissen und was uns in unserem Misstrauen gegenüber den polizeilichen Ermittlungen recht gibt, Kommissar Hübner, lange Jahre leitender Ermittler im Mordfall Burak, hat direkt im Anschluss ab 2019 beim Staatsschutz 387 Fälle von mutmaßlich rechtsextremen Straftaten einfach nicht bearbeitet. Er hat sie liegen lassen und genau nichts unternommen. Konsequente Strafverfolgung von rechtsextremen Straftaten? Fehlanzeige. Wegen Strafvereitelung im Amt wird nun ermittelt gegen ihn. Buraks Fall war zwar nicht bei diesen liegen gelassenen Fällen dabei, aber auch in Buraks Fall können wir eindeutig von Verschleppung der Ermittlungen sprechen. Wir machen weiter mit der Tatnacht. Der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012. Hier wollen wir als erstes wissen, wie ist die unwürdige Behandlung der Überlebenden und von Buraks Angehörigen zu erklären? Die Überlebenden mussten noch eine lange Zeit draußen in der Kälte auf der Straße warten und wurden anschließend bis zum frühen Morgen auf dem Polizeirevier befragt. Und das, nachdem sie gerade einen Mordanschlag überlebt hatten und zwei ihrer Freunde in Lebensgefahr schwebten und einer ihrer Freunde den Anschlag nicht überlebt hatte. Buraks Familie wurde nicht etwa zu Hause von der Polizei aufgesucht, um ihn schonend beizubringen, was passiert war. Nein. Einer von Buraks Freunden hat Buraks Eltern informiert, dass etwas Schlimmes passiert ist. Sie haben daraufhin selbst mitten in der Nacht das Polizeirevier aufgesucht. Sie wurden eine Dreiviertelstunde warten gelassen, bevor sich endlich jemand die Zeit nahm, ihnen mitzuteilen, dass ihr Sohn erschossen wurde. Aber in der Nähe des Tatorts wurden in der Tatnacht eine Person mit türkischem Namen als untatverdächtig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass die Person mit dem Mord an Burak nichts zu tun hatte. Drei ältere weiße Männer, die gerade aus einer rechtslastigen Kneipe in der Nähe kamen und keinen wirklichen Grund nennen konnten, weshalb sie am Tatort auftauchten, wurden von der Polizei freundlich als Zeugen und nicht etwa als Tatverdächtige registriert. Ein migrantisch gelesener Mann, der versuchte, den Überlebenden direkt nach dem Mord beizustehen, wurde von der Polizei am Tatort ignoriert, obwohl er eine Zeugenaussage machen wollte. Und als er daraufhin schließlich gehen wollte, bedrohten sie ihn mit einer Waffe. Auch die Tatortarbeit, die Beweissicherung, war schockierend schlecht. So hat zum Beispiel ein Autobesitzer am nächsten Tag ein Einschussloch an seinem Auto entdeckt. Er hat das Projektil selbst zur Polizei gebracht. Wieso konnte die Polizei bei einer Spurensicherung ein Einschussloch in einem Auto übersehen? Auch in den Ermittlungen, die auf den Mord folgten, wurden relevante Hinweise nicht nachgegangen. Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit einem Hinweis zu Rolf Zielinski, dem Mörder von Luke Holland, der an die Polizei 2013 ging. Rolf Zielinski sei in illegalem Waffenbesitz und habe engen Bezug zum Tatort des Mörders an Burak Bektaş. Dem wurde nicht sorgfältig nachgegangen. Der damals zuständige Mordermittler, der oben schon erwähnte Hübner, hat dies erst zugegeben, als es im Kontext der Ermittlungen zum Mord an Luke Holland 2016 nachgewiesen wurde. Wir wollen die Gründe erfahren. Warum wurde diesen Hinweisen nicht ordentlich nachgegangen? Die Familie Holland und Bektaş gehen davon aus, dass es gut möglich ist, dass ihre Söhne von demselben Täter Rolf Zielinski ermordet wurden. Wäre nach dem Mord an Burak korrekt ermittelt worden, hätte dann der Mord an Luke verhindert werden können. Und noch mehr zu Rolf Zielinski. Es wurde für den Mord an Luke Holland verurteilt, jedoch angeblich ohne feststellbares Motiv. Der damalige Polizeipräsident Kant bestätigte kürzlich als Zeuge im Untersuchungsausschuss diese Auffassung noch einmal. Dabei ist klar, dass Zielinski ein Nazi ist. Im Prozess gegen ihn kamen zahlreiche Beweise für seine extrem rechten und rassistischen Auffassungen zur Sprache. Was wird unternommen, wenn sich bei Ermittlungen herausstellt, dass Ermittlungsbehörden und Richterinnen offenbar nicht willens sind, rechte Motive zu erkennen und die Konsequenzen daraus zu ziehen? Es gab kurz nach dem Mord im Juni 2012 einen Auswertungsbericht des Landeskriminalamtes mit Empfehlung für neue Ermittlungsansätze. Diese wurden aber allen Anschein nach 2,5 Jahre lang nicht umgesetzt. Nach wiederholten Aktenanfragen der Anwälte der Familie Bektaş erhielten diese den Auswertungsbericht erst 2016. Für die Arbeit der Anwälte in der Familie Bektaş sind vollständige Akten die wichtigste Informationsquelle. Werden diese nicht von der Staatsanwaltschaft geliefert, wird ihre Arbeit sozusagen torpediert. Dreisterweise wurde dann im Februar 2016 auf eine kleine Anfrage der ParlamentarierInnen behauptet, dieser Auswertungsbericht sei nicht 2012, sondern erst 2015 erstellt worden. Erst 2019 musste dann Innensenator Geisel zugeben, dass der Auswertungsbericht doch schon 2012 erstellt wurde. Es wurde als Büroversehen bezeichnet. Um welches Büro soll es dabei gehen? Solche angeblichen Büroversehen kennen wir bereits von den NSU-Morden. Wer ist hierfür verantwortlich zu machen? Wer hat solch ein Interesse an der Verschleppung der Aufklärung des Mordes an Burak? Am 8.4.2019 wurden falsche verleumderische Aussagen über Burak im Berliner Kurier abgedruckt, was bei der Familie zusätzlichen Schmerz verursacht hat. Diese Informationen kamen laut Zeitung aus dem Polizeiapparat. Konsequenzen gab es keine. Ist es möglich, dass bekannte Neuköllner Neonazis in die Morde von Luke und Burak verwickelt sind? Auf diese Frage sagte vor kurzem der damals im LKA im Bereich rechtsextreme Straftaten tätige Polizeizeuge Minske im Untersuchungsausschuss, es sei vom Staatsschutz überprüft worden, ob der Tatverdächtigenkreis des Neukölln-Komplexes für Buraks Fall relevant sei. Es sei aber zu keinem Ergebnis gekommen. Seiner Meinung nach sei dem nicht so, da sie keine Schusswaffen gehabt hatten. Wie kommt er zu dieser Aussage? Wurde das komplett überprüft? Nach dieser langen und unvollständigen Liste all der offenen Fragen wundern wir uns sehr, wie der Parlamentarische Untersuchungsausschuss diese in den lächerlich wenigen Sitzungen beantworten soll, die sie bis jetzt zu dem Mord an Burak angesetzt haben. Allein das ist schon wieder ein Skandal. Wir sind sehr gespannt darauf, was bei den kommenden Ausschusssitzungen zum neuen Köln-Komplex beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus zu Buraks und Lukes Ermordung passiert. Werden die für die Ermittlungen verantwortlichen Staatsanwälte und PolizeibeamtInnen sich wieder an angeblich nichts erinnern können? Es sei ja schon lange her. Ja, alles ist lange her. Wir erinnern. 12 Jahre ohne Burak, 12 Jahre ohne Aufklärung, 12 Jahre die Frage, war das Motiv Rassismus? Wer gedenken will, muss aufklären. Erinnerung, Aufklärung, Gerechtigkeit, Konsequenzen. No justice, no peace. Ja, vielen Dank für den Redebeitrag. Wir kommen jetzt langsam zum Ende der Kundgebung. 12 Jahre ohne Burak, 12 Jahre ohne Aufklärung. Wir würden uns freuen, wenn einige von euch mit uns zusammen die nächsten Sitzungen des Untersuchungsausschusses beobachten würden und die Kundgebungen davor besuchen. Die Kundgebungen sind immer morgens um 8.30 Uhr, bevor der Untersuchungsausschuss anfängt. Das Ganze findet im Abgeordnetenhaus Berlin statt und die Sitzungen beginnen immer um 9. Das ist immer freitags, die gehen den ganzen Tag. Man kann aber auch für einen Teil des Tages kommen und nur einen Teil des Tages beobachten. Genau, und ab nächstem Freitag geht es um die Ermittlungen zu Burak und danach um die Ermittlungen zu Luke. Die nächsten Termine sage ich nochmal, das sind der 12.04., der 26.04., der 17.05. und der 31.05. Also kommt gerne zu unserer nächsten Kundgebung von der Solidarischen Vernetzung am nächsten Freitag, den 12.04. um 8.30 Uhr vor dem Abgeordnetenhaus. Wie immer kündigen wir natürlich auch alles über Social Media nochmal an. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid, dass ihr so lange zugehört habt und den RednerInnen eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Vielen Dank für 12 Jahre Solidarität und dass ihr mit Familie Bektash und Buraks FreundInnen und uns zusammensteht. Wer noch hier verweilen will, sich austauschen oder gedenken möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Und allen, die es betrifft, wünschen wir später noch ein gutes Fastenbrechen. Ja, und hiermit ist erstmal der offizielle Teil der Kundgebung vorbei. Vielen Dank. Applaus